Charles Baudelaire, die Katze. Komm an mein zärtliches Herz, du schöne Katze. Zieh nur zurück die Krallen deiner Tatze. Lass mich in deine schönen Augen ein, wo sich vermischt Metall und Edelstein. Wenn müßig meine Finger dich umschmeicheln, den Kopf dir, den gebogenen Rücken streicheln, wenn meine Hand sich wie vom Rausch verführt, an deinen funkensprühenden Leib verliert, dann, liebstes Tier, seh ich im Geist mein Weib. Ihr Blick, dem deinen gleich so tief und kalt, dringt in mich ein mit eines Schwerts Gewalt. Rings aber fließt um ihren braunen Leib vom Scheitel abwärts bis zu ihren Zehen ein zarter Hauch, ein Duft, gefährlich schön.